Es ist für jeden Schritt zu spät. Wir sind im Kampf vereint. Des lieben Gottes Freude und aller Welt frei. Unsere Fahne weht. Es ist für jeden Schritt zu spät. Wir sind im Kampf vereint. Des lieben Gottes Freude und aller Welt frei. Ich wäre ein Pirat und wir setzen unsere Segel und dann volle Fahrt über die sieben Weltmeere zwischen den Häfen hin und her. Und wir plündern und wir feiern und wir tanzen kreuz und quer. Fertig und ungewaschen. Und wir haben Meister Müll stark heute in unseren Taschen. Deshalb verbannen wir unsere Boote mit deinem Enterhaken. Wir lachen kurz und rösten. Wir sind Piraten. Und vergraben ihn im Sand. Bei einer ganz versteckten Insel in einem unbekannten Land. Zwei Pumpen, Piraten leben und freuen sich jetzt auf. Doch dann kommt, sie's kommen muss. Und ich wach auf.